Impuls. Der Schnittpunkt. Drei Grundannahmen haben wir getroffen, um uns in diesem Dasein zurechtzufinden. Die Welt ist gut. Das wird sie sein, obwohl ihre Natur mal schön und mal schrecklich gewesen ist. Die Menschen sind gut. Das werden sie sein, ob sie uns gefallen haben oder nicht. Alle Menschen sind zueinander gleichwertig. Das wird das wahre Verhältnis für ein gutes Leben sein. Von dieser Position aus haben wir einen Blickwinkel auf dieses Dasein, der wahr genannt werden darf. Das Gesicht der Dinge ist echt.